23. Dezember. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Lissy Schneider. Weihnachtsgang von Paula Demel. Es war zur lieben Weihnachtszeit. Die Wälder lagen tief verschneit, im Acker schlief in guter Ruhe das Korn und träumte dem Frühling zu. Die Winternachmittagssonne stand wie ein gelber Fleck an weißer Wand. Da schritt ich hinaus in die blinkende Weite und summte ein Lied mir zum Geleite. Wie ich so ging auf stillen Wegen, kam mir ein seltsamer Zug entgegen. Ein Eselchen, ganz vollgesackt, mit Schachteln und allerlei Kram bepackt, schritt langsam durch die Felderruh. Sein Führer rief ihn bisweilen zu. Es war ein Alter in weißem Haar mit Runzelgesicht und sonderbar altmodischem Pelzwerk, sonst gut bei Kräften. Die Füße staken in hohen Schäften und kamen munter mit Hott und Hü grad auf mich zu, samt dem Eselvieh. Potzblitz fiel mir auf einmal ein, das muß doch der Gottesknecht Hubrecht sein. Ich blicke scharf in das bärtge Gesicht. Grüß Gott, mein Alter, kennst du mich nicht? Ich hab doch oft dein Loblied gesungen und all die Mädels und all die Jungen, die noch an Mutters Rockzipfel hängen oder sich auf den Schulbänken drängen, kennen dich wie ihre großen Zehen. Doch hat wohl noch niemand dich draußen gesehen. Sonst kamst du immer auf heimlichen Wegen uns erst in der hellen Stube entgegen, mit Sack und Pack und netten Geschenken. Was soll ich, Weihnachtsmann, von dir denken? Da stehst du nun mit Haut und Haar, bist nicht ein bisschen unsichtbar, wie es dir zukommt. So ist meine Art, brummt der Alte und strich sich den Bart. Ich denke mir gern Überraschungen aus, für diesmal mach ich's aus am Haus. Komm mit, da sollst du was erleben, das wird ein extra Vergnügen geben. Top, rief ich, Alter, ich bin dabei. Ich höre gern lustiges Kindergeschrei. So schritten wir rüstig zur Stadt. Am Tor langte Ruprecht ein hölzernes Pfeifchen hervor und blies. Wie konnte der Alte pfeifen? Jetzt lernte ich den Rattenfänger begreifen. Aus allen Straßen, aus Tür und Tor, mir klingt der Lärm noch immer im Ohr, mit Jubeln und Lachen in buntem Haufen kamen wohl 100 Kinder gelaufen. Die tanzten um Ruprecht, bettelten, baten, eins um ne Kutsche, eins um Soldaten, eins um ein Püppchen, eins um ein Büchlein, eins um ein Rösslein, eins um ein Tüchlein, und Ruprecht langte in seinen Sack und gab, was es wünschte, dem kleinen Pack. Ja, jedes Kind dürfte etwas erlangen. Aber die Übermütigen rangen, schrien durcheinander und wollten mehr, kletterten über das Eselchen her, zupften den Ruprecht an Bart und Kragen, wollten ihm gar die Säcke wegtragen, da wurde es aber dem Alten zu bunt. Er nahm sein Zauberpfeifchen und schrill kam ein Ton, wie erschraken sie doch. Sie wurden ganz kleinlaut, man hörte nur noch, »Komm, Fritzchen, Hans, lass doch, nicht schreien, Marie! Knecht Ruprecht wird böse, seht ihr nicht wie?« Und sie stellten sich artig um ihn herum und waren wie die Mäuschen stumm. Er kommandierte, links umkehrt, nun nach Hause, wie sie's gehört. Da fassten die Großen die Kleinen an. Grüß Gott und schönen Dank auch, Herr Weihnachtsmann. Und wieder tönte die Schalmei. Die Kinder trabten 2 zu 2 und sangen lustig die Weise mit. Und fern und ferner klang ihr Schritt. Mein Blick verfolgte den kleinen Schwarm. Wie sind ihre Bäckchen vor Freude warm, so dachte ich, und Freude ist der Saft, den wir auf unserer Wanderschaft durchs Leben aus frohen Kindertagen ins graue Alter mit hinübertragen, als verjüngendes Elixier. Ein gut Teil davon verdanken wir dir, du alter bärtger Gottgeselle. Ich sah mich um, leer war die Stelle, nur fern in der dämmernden Abendluft verschwebte ein Wölkchen wie Weihrauchduft, und durch die feiernde Stille drang der erste hohe Glockenklang. Ende von Weihnachtsgang von Paula Demel, gelesen von Lissy Schneider.